Wissen Sie, ich habe da zufällig neben Ihrer Haustür ein Windrad gesehen. Ja, das... Wie viel Kilowatt? Gar keine, es bringt noch nichts. Aber wenn ich fertig bin, wird es vielleicht 2-3 Kilowatt bringen. Svetatke aber hat eine Vision, eine weitaus größere. In unserem Dorf weht der Wind nicht so stark. Aber auf der anderen Seite vom Fluss, da ist der Wind immer stürmisch und stark. Da müssen wir die Windräder aufstellen. Da wäre es viel besser. Besser vielleicht, die Idee einer autarken, erneuerbaren Stromquelle. Aber auch realistisch. Der Investor jedenfalls, dem Svetatke, der Elektriker, davon erzählt, wird sich als brutaler Profiteur erweisen, der verdienen, vor allem verdienen will. Denn seit nach dem Zusammenbruch des sowjetischen Imperiums auch in den Weiten Kirgisistans der Strommarkt privatisiert worden ist, können viele Menschen die horrenden Strompreise nicht mehr zahlen. Keine Chance. Also... Stromzähler. Wie? Da muss Svetatke... Alle Stromzähler sind zurückgedreht. Der Dorfelektriker muss ein bisschen was drehen. Aber der dreht bei allen im Dorf die Stromzähler zurück. Nun ja... Bei allen wohl nicht, aber bei einigen, die es nötig haben. Der Vertreter des privaten Elektrizitätswerks übertreibt maßlos. Es wimmelt von Stromdieben in deinem Dorf. Keiner von euch bezahlt was. Ansonsten ist Svetatke, der von einem autarken Windkraftwerk träumt und unter dem liebevollen Kopfschütteln seiner Frau und seiner 4 Töchter einen Miniaturprototyp im Hinterhof zum Laufen zu bringen sucht. Dieser Svetatke ist so etwas wie der kommunikative Knotenpunkt im Dorf. Mit Dauerpräsenz, denn der Strom fällt immer wieder aus. Der Dieb des Lichts erzählt von einem kleinen Ort in der Weite Kirgisistans, in dem das Alte und Neue sich heftig aneinander reiben. Da ist zwar noch die alte Dorfidentität und sein Kommunikationsmodell, wo der Elektriker die Neuigkeiten von einem Kunden zum nächsten bringt. Wie gesagt, der Strom fällt immer wieder aus. Aber wo sich das Neue mit den angereisten chinesischen Investoren nur allzu deutlich zeigt. Regisseur Aktan Arim Kubat beschreibt in »Der Dieb des Lichts« eine Welt im dramatischen Wandel. Verführungen mit dem Geldschein gibt es viele und die alten Geschichten werden bald niemanden mehr interessieren. Wichser, geht's doch nur um unser Grundstück. Nicht wahr, Bruder? In der Stadt hat er ein Autohaus und den Markt hat er vor kurzem gekauft. Das ist ihm zu wenig und deshalb streckt er die Finger nach unserem Dorf aus. Doch »Der Dieb des Lichts« ist kein Thesenfilm über die Globalisierung, sondern pralles, sinnliches Kino. Aktan Arim Kubat, 1957 in Kirgisistan geboren, dessen erster Spielfilm »Beschkempir« 1998 den Silbernen Leoparden auf dem Filmfest in Locarno gewann, beginnt seinen neuen Film mit einem Bild, das uns sofort in seinen Bann zieht. Wir sehen Svetatke an seinem Windrad, dem erwähnten Prototyp, im Hintergrund die majestätischen Berge, dazwischen eine grüne Ebene. Die Geschichte von »Der Dieb des Lichts« ist eingebettet in diese magische Landschaft. Eine Weite, die intakt wirkt, aber eben nur so wirkt. Denn wenn wir sehen, wie die Dorfgemeinschaft dabei ist, sich aufzulösen, da können wir ahnen, wie das Schicksal auch dieser Landschaft sein wird. Svetatke, die Hauptfigur in »Der Dieb des Lichts«, dieser Elektriker, den alle nur »Herr Licht« nennen, ist für einen Moment der Kontrapunkt dieser fatalen Entwicklung, ein Lichtbringer im wörtlichen und vielleicht auch ein wenig metaphorischen Sinn, der auch schon mal, nun ja, seinem Problem, 4 Töchter, aber bisher keinen Sohn gezeugt zu haben, im Suff mit einem formidablen Stromschlag auf den Leib rückt, genauso wie es der beste Freund rät. Du holst dir mit Absicht einen Stromschlag, verstehst du? Dann werden alle weiblichen Hormone aus dem Körper gebrannt, dann machst du... Und sie sind weggebrannt. Solche Szenen über den Elektriker, der mit der Elektrizität Familienplanung zu betreiben sucht, das sind die wunderbaren anarchischen Momente in »Der Dieb des Lichts«. Aber am Ende bilden sie nur so etwas wie Atempausen im Kampf gegen die Zeitläufte, die der Wirtschaftsinteressen. Denn auch wenn Aktan Arim Kubats Film auf den ersten Blick wie ein betörendes Märchen wirkt, mit dieser Figur des naiven, liebevollen kirgisischen Parsival, berichtet der Dieb des Lichts am traurigen Ende von einem Untergang. Los, komm, jetzt reicht's. Hey, lass die Finger von ihm, verstanden? Lass die Finger von ihm.